Good day. I reduce have your so time much now. Better. I'm going to need more. Become recession proof. Liebe Zielgruppe, während der Faschismus an der Macht in den USA eine bis dato nicht für möglich gehaltene machtpolitische Wolte nach der anderen dreht, ereilen einen hierzulande bei der Beschäftigung mit ähnlich gelagerten oppositionellen Diskursen nicht selten Déjà-vus. Wurde das nicht alles schon einmal diskutiert? Müssten Mann und Frau und alle anderen nicht inhaltlich bereits deutlich weiter sein? Sollten nicht bestimmte Denkmuster längst überwunden, rückwärtsgewandte Argumentationsstränge sich nicht längst erledigt haben? Was sind die richtigen Analysen und Strategien zur Bekämpfung des institutionellen Rassismus vor dem Hintergrund der unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen und Bedingungen in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa? Unter dem Eindruck der anhaltenden Eskalation des rassistischen Terrors und fortgesetzter Anti-Antifa-Aktionen in den USA, getragen von Teilen der Legislative, Judikative und Exekutive in Kollaboration mit faschistischen Milizen, steht parallel in Deutschland die Frage auf der Tagesordnung, wie der hiesige institutionelle Rassismus funktioniert und wie man ihm entgegentreten kann. Die heutige Sendung basiert auf Beiträgen zur Debatte über Critical Whiteness-Theoreme und linke Bewegungspolitik. Von Massimo Perinelli, vormals Kanak-Attack, von Aisha K. Arslanoglu und dem Taz-Autoren Lukas Egger. Nähere Quellenhinweise sind unserer Webseite www.17grad.net zu entnehmen. I want to say at the end, the last, is that that is what concerns me most. We are sitting in this room and we are all, at least we like to think we are, relatively civilized. And we can talk to each other at least on certain levels. So that we could walk out of here assuming that the measure of our enlightenment or at least our politeness has some effect on the world. It may not. I remember, for example, when the ex-Attorney General, Mr. Robert Kennedy, said that it was conceivable that in 40 years in America we might have a Negro president. And that sounded like a very emancipated statement, I suppose, to white people. They were not in Harlem when this statement was first heard, and did not hear, and possibly will never hear, the laughter and the bitterness and the scorn with which the statement was greeted. From the point of view of the man in the Harlem barbershop, Bobby Kennedy only got here yesterday. And now he's already on his way to the presidency. We've been here for 400 years, and now he tells us that maybe in 40 years, if you're good, we may let you become president. Im Gegensatz zu den 1990er und den frühen 2000er Jahren gelingt es mittlerweile nicht mehr unter der Perspektive von Antirassismus, eine umfassende Gesellschaftskritik zu formulieren oder auch nur einen Großteil der bewegungspolitischen Linken zu versammeln. Dieser Antirassismus konnte vor allem keine Antwort mehr auf die neuen rassistischen Spaltungen finden, die sich durch den antimuslimischen Rassismus und die rassifizierte Sicherheitspolitik im Prozess der europäischen Integration auftaten. In dieser sowohl theoretischen, politischen wie bewegungspraktischen Leerstelle, so die von Massimo Perinelli zusammengefasste These, konnten sich Theoreme entfalten, die aus akademischen Debatten und Postkolonialismus, Intersektionalismus und Gender Studies stammen und sich vor allem auf Texte aus dem US-Kontext beziehen. Gleichzeitig werden Versuche beobachtet, die Reste der ehemaligen breiten antirassistischen Bewegung der letzten 25 Jahre aus einer akademischen Perspektive zu ordnen und darin den Ton anzugeben. Viele erleben dies als eine autoritäre Formierung der vielschichtigen Ansätze und Praktiken, die an bekannte Muster aus vergangenen Bewegungszyklen erinnert. Es geht also um die Frage von politischer Bewegung und Organisierung und darin eingebettet um den Umgang mit dem Widerspruch von Dissens und Konsens. Und es gilt zu bestimmen, ob die Argumente intersektionaler Theoreme und ihre politische Umsetzung in Critical Whiteness hilfreich für die Herausforderungen des heutigen Rassismus sind. Oder ob nicht schon das Konzept, das sich in den 1970er Jahren im Hinblick auf die spezifische segregierte Situation in den USA entwickelt hatte, an den deutschen Verhältnissen vorbeizielt und lediglich von bestimmten Gruppen für ihre autoritären Ziele missbraucht wird. Die Beschäftigung mit den Grundsätzen von Critical Whiteness verdeutlicht auf den ersten Blick zunächst ihr Potenzial, Differenzen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Positionen und AkteurInnen sichtbar werden zu lassen. So kann die normative Zugehörigkeit zu den ProfiteurInnen von Rassismus nun selbst als ein Konstrukt analysiert werden. Ich denke, dass das die Begriffe Schwarz und Weiß zum einen Zuschreibungen sind, zum anderen aber auch politische Begriffe. Begriffe, die bestimmte Positionen beschreiben, in denen man situiert ist, aufgrund von Geschichte und auch aufgrund von gegenwärtigen Machtverhältnissen, die sich aus der Geschichte ergeben. Mit Weißsein ist erstmal nicht die Hautfarbe bezeichnet. Also das soll nicht auf irgendwelche angeblich existierenden genetischen oder kulturellen Unterschiede zwischen Menschen oder Gruppen hinweisen. Die historische Situation der 1970er Jahre in den USA zeigt, dass die Feststellung von Ungleichheit nicht nur beschreibend bleiben muss, sondern auch die Bedingungen ihrer Aufhebung transportieren kann. Sich selbst so bezeichnende Third World Women wollten nicht nur ihren weißen Schwestern klar machen, dass dem gemeinsamen Kampf gegen das Patriarchat noch ein echtes rassistisches Ausbeutungsverhältnis zwischen den Frauen selber vorgelagert sei, sie machten auch darauf aufmerksam, dass die Begriffe von Schwarz und Weiß jene Frauen ausblenden, die entweder als US-amerikanische Latinas oder aber als Frauen aus der globalen Peripherie gegen ihre spezifischen Ausbeutungsverhältnisse kämpften. Der damals vorgeschlagene Begriff der Third World Women oder auch der sich durchsetzende Begriff People of Color, kurz POC, bedeutete eine Erweiterung antirassistischer Theorien und Praktiken, eine Ausweitung der politischen Subjekte im Kampf gegen Unterdrückung. POC globalisierte die noch junge Wahrnehmung eines bedeutenden Herrschaftsverhältnisses zu einer Zeit, als mit dem Begriff Rassismus erst sehr wenig Linke operierten, und POC dynamisierte sowohl die Black Power-Bewegung als auch die Frauenbewegung in den USA. Die Bezugnahme auf diese Intervention, für die Gruppen wie das Combahee River Collective stehen, ist für die deutschen Verhältnisse indes nicht stimmig. Weil sie die Kämpfe gegen Rassismus nicht ausweitet, wie in den USA, sondern im Gegenteil den Widerstand einer Mehrzahl von Nichtdeutschen unsichtbar werden lässt. Whiteness, so macht auch Noel Ignatieff deutlich, ist insbesondere für die spezifischen US-Verhältnisse der korrekte Begriff, wo aufgrund der Kolonialgeschichte und einer historisch auf Sklaverei beruhenden Ökonomie Schwarze seit mehr als 300 Jahren am unteren Ende der sozialen Leiter stehen. If you could share with our listeners who may not have read your book or checked out your website, if you could share with them, I guess just any constructive information about your background, who you are, so they get a better idea of who you are speaking with us today. Well, my background is what I am. I am what is conventionally called white in this country, although it's not a designation that I particularly wish to embrace. My grandparents were born in Europe. My parents were born in the United States. I am American born. I worked for many, many years in steel mills and farm equipment plants around the Midwest and elsewhere. And then I went to school. I grew up in Philadelphia, and then I went to school and got a doctorate and became an instructor and wrote a book and have done some other things. So I was an activist. I tried to be active in the movements of the 60s against Vietnam and against white supremacy. And so, you know, that ought to give you some idea of my background. Ohne das in dieser Sendung in angemessener Komplexität ausformulieren zu können, bleibt festzuhalten, dass in Deutschland ein völkischer Nationalismus herrschte und herrscht, der gleichermaßen gegen den Erbfeind Frankreich in die Völkerschlacht zog, wie er Vernichtungsprojekte durchführte, sei es gegen die so bezeichnete slawische Rasse oder die BewohnerInnen in den kurzlebigen Kolonien in Ostafrika und im heutigen Namibia am Anfang des 20. Jahrhunderts. Diesem völkischen Nationalismus ist ein eliminatorischer Antiziganismus zu eigen, ebenso wie ein eliminatorischer Antisemitismus. Und er ist in jüngerer Zeit vor allem durch die rassistische Ausbeutung und Entrechtung von vornehmlich aus dem südlichen Europa eingewanderten MigrantInnen geprägt. Schwarze Deutsche leben teilweise seit 100 Jahren hier, haben aber eine ganz andere und widersprüchlichere Geschichte als AfroamerikanerInnen in den USA. Zwar machten sie auch hierzulande rassistische Erfahrungen, gerade weil sie in der rassistischen Aufteilung der Gesellschaft bestimmten ökonomischen Bereichen zugeordnet wurden, dennoch wurden sie etwa im Nationalsozialismus im Gegensatz zu anderen rassifizierten Gruppen nicht systematisch verfolgt und vernichtet. Oder wie der schwarze Deutsche Theodor Wonja Michael die Situation von Schwarzen im Nationalsozialismus zusammenfasst, Zitat: Man tötete uns nicht, man ließ uns aber auch nicht leben. Nach der Stalingrad-Katastrophe wurde ja der Kalte Krieg erklärt und alles, was noch laufen konnte, wurde eingezogen und ich wurde gemustert und fiel erneut durch das Sieb. Man konnte sich keinen Soldaten vorstellen, der so aussieht wie ich. Und dadurch musste ich in Rüstungsbetrieb und kam dann ins Fremdarbeiterlager, nicht? Also theoretisch könnte man flüchten da. Bloß, wohin flüchtet man? Und wenn man aufgegriffen wird, kommt man ins KZ. Und wo flüchtet man denn mit so einem Gesicht hin? Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen schwarze Deutsche andere gesellschaftliche Positionen ein, als die im untersten Segment der Industrie, Dienstleistung und Landwirtschaft arbeitenden Schwarzen in den USA. Hierzulande wurde diese Arbeit von den die Fremd- und Zwangsarbeiterinnen ablösenden GastarbeiterInnen aus Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Jugoslawien und der Türkei verrichtet. Sie sind es auch, die hier in den letzten 5 Jahrzehnten am Fließband standen, den Müll entsorgten und die Klos putzten. Diese Jobs werden heute auch von Geflüchteten aus Afrika und anderen Ländern des Südens erledigt. Aber nicht, weil sie schwarz, sondern weil sie rechtlos sind. If you rooted through fear, said I am in the Bekanntlich führt das Wissen um die soziale Konstruiertheit gesellschaftlicher Kategorien und zugewiesener Identitäten nicht zu deren praktischen Verschwinden. Die Dethematisierung oder bewusste Entnennung der herrschenden Zuschreibung läuft Gefahr, ihre Fortdauer lediglich zu leugnen. Aber ihre bewusste Benennung, um sie abzuschaffen, verfängt sich in dem Paradox, sie gerade dadurch beständig wieder aufzurufen und zu bestärken. Letztere Beobachtung ist nicht neu, sie findet sich bereits im Vorwort zu Judith Butlers Gender Trouble. Die Kritik reproduziere also genau die Verhältnisse, die sie kritisiere. Privilegien und Diskriminierungen werden aneinandergereiht und neue Hierarchien und Ausschlüsse produziert. Was also ist geschehen? Betrachten wir eine logische Schlaufe, in der sich die emanzipatorische Analyse verfangen hat. Diese Kategorien sind doch sozial konstruiert. Ja, aber sie sind auch eine reale Existenzweise. Ja, aber sie sind historisch gemacht. Aber sie sind eine reale Existenzweise. Aber diese Probleme sind nicht leicht zu bewältigen. Die Aufforderung, sich unbedingt positionieren und verorten zu müssen, produziert ein Klima des Misstrauens und der Verdächtigungen und unterliegt der Gefahr eines Zwangsoutings. Außerdem wirkt der Diskurs um die Selbstpositionierung auf Menschen, die den Jargon nicht beherrschen, in hohem Maße einschüchternd. Indem ausdrücklich identitäre Kategorisierungen eingefordert werden, entsteht eine Praxis der Selbstbezichtigung mit Nähe zu den religiösen Praktiken des Bekenntnisses und der Beichte. Während die Beichte aber in ihrer katholischen Form im Zwiegespräch mit dem Gottesvertreter heimlich geschieht, hat das öffentliche Bekenntnis vor der Gemeinde der Gläubigen sein religiöses Vorbild in der russisch-orthodoxen Kirche. Als solches ging es vor allem in den 1930er Jahren in die politische Praxis der Reinigung in der Sowjetunion und der kommunistischen Internationalen ein. Das Entscheidende ist, auch die sozialistische Selbstkritik wurde in emanzipatorischer Absicht vollzogen. Sie gründete im Wissen darum, dass auch die Linken nicht als Linke zur Welt kommen, dass auch Revolutionärinnen mit den Fehlern der Gesellschaft behaftet sind, die sie bekämpfen. Die Selbstkritik steht in der Tradition der Aufklärung. Und auch ihre Kollektivierung ist konsequent in der Ablehnung jeder äußerlichen metaphysischen Autorität wie Gott, Gesetz oder Gewissen. Öffentliches Selbstschämen und Beschämen von anderen in Seminaren oder auf Plena, umfangreiche schriftliche und mündliche Äußerungen zu den eigenen Privilegien funktionieren praktisch mehr als Moralismus, denn als politischer Kampf. Sie sind der Wunsch nach der alles bedenkenden Position, der Wunsch nach einem Sprechort, an dem die Sprechenden sich von aller Schuld an der Teilhabe gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen reingewaschen haben, letztlich der Wunsch nach Erlösung. Diese Position gibt es aber nicht. Sie ist ein christliches Phantasma der Reinheit. Die gegenwärtige Debatte kann nicht religiös moralisierend, sondern nur politisch ausgetragen werden. Allerdings ergibt sich auch hier ein Dilemma. Eine Politik, die zugunsten der Auseinandersetzung auf institutionalisierte Moralcodes und Verhaltenstickets verzichtet, hat anstrengende Auswirkungen. Ist es wirklich wünschenswert, dass jedes Arschloch jede Scheiße einfach so rausplärren soll, damit der Mist auf dem Tisch liegt, wo er im offenen Konflikt bearbeitet werden kann? Oder machen moralische Regeln zum Sprechverhalten, es nicht wesentlich leichter für diejenigen, die von bestimmten Redeweisen regelmäßig verletzt werden und die kein Bedürfnis haben, stets noch politische Bildungsarbeit gratis mitzuleisten? Look at the world today. We're here, so come what may. We seem intelligent, but it is beneath contempt. The life we live a do, we are fed up and we're full, but we want more. Yeah, we want more. Money rules the world and the beauty of young girls, but we want more. Yeah, we want more. And this democracy is a mockery, but we want more. Es ist nicht wirklich wünschenswert, dass jedes Arschloch jede Scheiße einfach so rausplärrt, damit der Mist auf dem Tisch liegt und als offener Konflikt bearbeitet wird. Jedoch besteht in individualisierten Selbstbefragungs-, Selbstbezichtigungs- und Selbstpositionierungsritualen die falsche Vereindeutigung dieses Dilemmas. Und damit ist für Ayşe K. Arslanoğlu ein Punkt erreicht, an dem sie in ihrem Text Einspruch erhebt. Was hier geschieht, ist ein Stillstehen des Denkens, der Vollzug politischer Faulheit und somit Ausdruck genau der Privilegien, die man benannt hat und meint, dadurch bereits problematisiert zu haben. Der Vorstellung anzuhängen, dass Migrantinnen per se über keine Privilegien verfügten, heißt, die Frage nach den sozialen und politischen Verhältnissen, die Kanaken erst zu solchen machen, zugunsten identitärer Wohlfahrtsvorstellungen preiszugeben. Kollektiv werden so auch jene zu Opfern gemacht, die sich nie als solche empfunden und verhalten haben. Und dies eben nicht aus einem genuinen Interesse daran, die Zusammensetzung von Einrichtungen und Institutionen dauerhaft zu verändern, sondern um zu gewährleisten, dass das weiße, cis-deutsche, über Privilegien reflektierende Subjekt im Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben kann. Herkunftsbenennungen bleiben auch problematisch, wenn sie auf das eigentlich nach Herkunft fragende Subjekt zurückgekippt werden. Sie fixieren soziale Positionen im Sinne kulturalisierter Platzanweisungen. An dieser Stelle sei exemplarisch auf das Manifest von Kanak Attack aus dem Jahr 1997 verwiesen, das sich explizit gegen die Frage nach Pass oder Herkunft wendete. Ein iterativer Umgang mit Rassismus funktioniert nicht, schützt nicht und macht auch aus Intersektionalitätsgläubigen keine besseren Subjekte. Nicht als Motiv oder ethische Grundierung, aber als Form ist die Moral das Gegenteil der Politik, wo sie den Konflikt in individuelle Regeln zu bannen oder ihm zuvorzukommen sucht, dieses darf gesagt werden, jenes muss expliziert werden, schafft sie nur Merkaufgaben für StreberInnen, die auf diesem Ticket dann Karriere machen. Yeah. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen schwarze Deutsche andere gesellschaftliche Positionen ein als die im untersten Segment der Industrie, Dienstleistung und Landwirtschaft arbeitenden Schwarzen in den USA. Hierzulande wurde diese Arbeit von den die Fremd- und ZwangsarbeiterInnen ablösenden GastarbeiterInnen aus Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Jugoslawien und der Türkei verrichtet. Sie sind es auch, die hier in den letzten 5 Jahrzehnten am Fließband standen, den Müll entsorgten und die Klos putzten. Diese Jobs werden heute auch von Geflüchteten aus Afrika und anderen Ländern des Südens erledigt. Aber nicht, weil sie schwarz, sondern weil sie rechtlos sind. Es gibt alleine im Jahr 1973 über 200 Streiks. Und ein sehr prominenter Streik, der von Frauen angeführt wurde, ist der Streik bei Pierburg. Das ist eine Firma in Nordrhein-Westfalen, in Neuss, wo die Frauen dafür gekämpft haben, die sogenannte Leichtlohngruppe abzuschaffen. Und beim Pierburg-Streik ist es wirklich gelungen, mehrere Wochen, einmal im Frühjahr, dann nochmal im August, eine ganze Woche, die männlichen Kollegen zu mobilisieren, die anderen Frauen, die deutschen Frauen zu mobilisieren und die Leichtlohngruppe 2 abzuschaffen. Hier wurde bereits dieselbe Kritik formuliert, wie sie die schwarzen Feministinnen an ihrem weißen Gegenüber formulierten. Es gilt, die rassistische Spaltung zu erkennen und zu überwinden. Im Gegensatz zu den US-amerikanischen Poetinnen wurden die eingewanderten proletarischen Frauen und Männer allerdings von der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung wie auch von der Linken im Allgemeinen hinlänglich ignoriert. Die aktuelle Fokussierung auf Afroamerikanerinnen durch hiesige Vertreterinnen von Critical Whiteness seit Ende der Nullerjahre ist ein Fehlimport, der über die akademische Beschäftigung aus den Gender Studies kommt und ungeachtet der Geschichte der Kämpfe hierzulande zum Handlungsimperativ wurde. Die daraus formulierte Trennung in und Hierarchisierung von Rassismus und Migrantismus, PUCs und MigrantInnen, die Bezugnahme auf das Combahee River Collective von 1974 unter gleichzeitiger Ausblendung des Streiks der MigrantInnen in Pierburg-Neuss von 1973, ist akademisch elitär und im Endeffekt rassistisch. PUC war eine notwendige Kritik und eine wirksame Erweiterung der antirassistischen Kämpfe in den USA. In Deutschland bedeutet es hingegen eine Einengung, die die Kämpfe der kanakisierten MigrantInnen unsichtbar macht und ausschließt. Vielmehr wird die Rückkehr des rassifizierten Phänotyps bewirkt, der zwischen Schwarzköpfen und schwarzer Haut eine Spaltung erzeugt. Die konkreten Exklusionsmechanismen innerhalb dieser Szene zeigen, dass es um autoritäre Hierarchisierungen innerhalb der Nichtdeutschen geht. Auch wenn immer wieder beteuert wird, dass PUC sei, wer von Rassismus betroffen ist und sich dazu rechne. Elae Hashemi Yakani erinnert in ihrer kritischen Diskussion zur deutschen Rezeption US-amerikanischer Theorien schwarzer Feministinnen, dass Intersektionalismus eigentlich angetreten war, Identitätskategorien zu veruneindeutlichen, statt sie festzuschreiben und gegeneinander auszuspielen. Am deutlichsten zeigt sich die gefährliche Hierarchisierung und elitäre Ignoranz deutscher Provenienz gegenüber den kanakisierten Migrantinnen im Schweigen von Critical Whiteness-Gruppen zur umfangreichsten rassistischen Mord- und Anschlagsserie gegen die Söhne und Töchter der Gastarbeiterinnen-Generation durch die Nazizelle NSU, unterstützt von Ermittlungsbehörden und legitimiert von der deutschen Öffentlichkeit. In der Logik von Critical Whiteness, nach der Antirassistinnen weiß und ebenso rassistisch wie Nazis seien, ist es indes folgerichtig, antirassistische Pläne zu sprengen, rassistische Morde aber schweigend zu übergehen. Möglich wird diese Politik durch einen Bezug auf einen akademischen Diskurs, der aus den Gender Studies kommt und sich mit Diskurstheorie befasst. In ihm findet eine verkürzte Judith Butler-Lesart statt, wonach Sprechakte die Gegenstände hervorbrächten, die sie benennen. Im Umkehrschluss ließen sich rassistische Verhältnisse, weiße Räume und konkrete Dominanzverhältnisse durch eine kodifizierte Sprache, durch eine institutionalisierte Benennungspraxis ändern. Herrschaft erscheint in dieser Perspektive nur noch als individueller Kommunikationsakt. Diese Begriffe wichtig. Ich finde die besonders wichtig in Deutschland, weil ich das so oft erlebe in allen Bereichen, in der Politik, in den Medien und sonst, dass es eine unreflektierte Annahme gibt, dass das Weißsein das Normale ist und das andere abweichend ist. Individueller guter Wille oder nicht ist vollkommen irrelevant. Wir profitieren als Weiße von rassistischen Privilegien, ob wir uns das jetzt ausgesucht haben oder nicht. Und ein verantwortliches Verhalten ist halt, das zunächst bei sich selbst anzunehmen und zu erkennen, dass halt auch einfach eine nicht rassistische weiße Identität es gar nicht erst gibt. POC war eine notwendige Kritik und eine wirksame Erweiterung der antirassistischen Kämpfe in den USA. In Deutschland bedeutet es hingegen eine Einengung, die die Kämpfe der kanakisierten MigrantInnen unsichtbar macht und ausschließt. Die konkreten Exklusionsmechanismen innerhalb dieser Szene zeigen, dass es um autoritäre Hierarchisierungen innerhalb der Nichtdeutschen geht. Die diskurstheoretische Einzelbetrachtung blendet die gesellschaftlichen Mechanismen von Rassismus aus, vor allem die Tatsache, dass Rassismus eine strukturierende Funktion besitzt. Diese Funktion wird mit der Betonung individueller Verhaltenskodizes indes unsichtbar gemacht. Was bleibt, ist eine überall zu beobachtende neoliberale Innerlichkeit, die von gesellschaftlicher Veränderung nichts mehr wissen will, weil sie das Individuum gar nicht mehr als gesellschaftlich, sondern nur noch als individuell denken kann. Die penetranten Fragen, wo bin ich rassistisch, wo bin ich weiß, wo bin ich privilegiert, wie rede ich, wie bewege ich mich, wie wirke ich auf andere, bedeuten eine permanente Selbstoptimierung, die das Kollektive nicht mehr zu denken vermag. Rassismus ist jedoch weniger ein verinnerlichtes falsches Denken, das von einer Sprachpolizei gemaßregelt werden muss, sondern hat die strukturierende Funktion, Menschen im sozialen Raum zu verteilen und auf spezifische Positionen zu fixieren. Das heißt, Rassismus ist kein identitäres Projekt, auch wenn es Identitäten produziert. Rassismus ist eine Funktion zur ungerechten Verteilung von Rechten und Reichtümern. Privilegien sind überdies oft bitter erkämpfte Rechte, die eigentlich für alle gelten sollten. Eine antirassistische Perspektive hat daher im besten Fall das Erkämpfen von Rechten für alle im Blick. Entmutigung oder Diskomfort der Mehrheitsgesellschaft führt nicht zum Empowerment der Marginalisierten. Vielmehr braucht es einen politischen Kampf, eine Intervention, die nicht den Privilegierten das Privileg neidet, sondern es sich durch die Schaffung solidarischer Bündnisse selbst aneignet, auch gegen den Widerstand der Bevorzugten. Awareness bedeutet nicht Achtsamkeit, obwohl es sich immer wieder hinter dieser freundlichen Figur versteckt, sondern Bewusstsein. Woher aber soll das Bewusstsein innerhalb von Critical Whiteness kommen, das den anderen erstmal abgesprochen wird? Aus einer politischen Debatte oder der Auseinandersetzung mit US-amerikanischer Geschichte? Diese Frage wird dann relevant, wenn eine andersartige Analyse von Rassismus vertreten und artikuliert wird. In der vorgeblichen Unterwerfung deutscher AntirassistInnen unter die Aussage der von Rassismus Betroffenen liegt in Wirklichkeit eine Ermächtigung über diese Menschen. Denn man kann nur denen selbstlos seine Hilfe anbieten, die unter einem oder einer stehen. Diese Bedingung wird stillschweigend mittransportiert. Sie ist im Endeffekt rassistisch. We'll be right back. Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre überzog eine Reihe an Aufständen britische Städte. Angeführt wurden sie von radikalisierten Jugendlichen aus asiatischen, afrokaribischen und weißen Familien. Ursächlich für die Unruhen waren rassistische Polizeigewalt, der Terror durch die faschistische National Front und die durch den ökonomischen Abschwung produzierte Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Gefordert wurde vor allem das Ende der Ungleichbehandlung und das Ende der Polizeigewalt. Der Scarman-Report, der die Aufstände untersuchen sollte, kam aber zu dem Schluss, dass fehlender Respekt anderer für und eigener Stolz auf die Gemeinschaft unter den Migrantinnen ausschlaggebend gewesen wären. Die politischen Unruhen wurden solchermaßen ethnisiert und kulturalisiert. Als Antwort auf die Aufstände wurde in den 1980er Jahren daher von mehreren von Labour geführten Verwaltungsbehörden eine Strategie erprobt, die als Multikulturalismus bezeichnet wird. Die multikulturalistische Strukturpolitik setzte praktisch um, was Identitätspolitik theoretisch vollzieht. Ethnische Identitäten werden als homogene Gemeinschaften ohne interne Differenzierung aufgefasst, die eine einheitliche Kultur teilen, von der sich gewisse Sonderinteressen ableiten lassen. Innerhalb der migrantischen Bevölkerungsgruppen wurden rigide ethnische Kategorisierungen eingeführt. Die Verwaltungen suchten nach SprecherInnen der oft erst durch die Beamten definierten und erschaffenen Communities, die vor allem in religiös-konservativen Organisationen gefunden wurden. Die antirassistische und oft linksradikale Politik der jungen MigrantInnen, die sich in den Aufständen geäußert hatten, sollte auf diesem Weg in Anerkennungsfragen übersetzt und weg von der Straße geholt werden. Verhandlungen zwischen VertreterInnen ethnischer Minderheiten und lokalen Regierungen waren nun der Ort für diese Belange. Die Strategie zeigte Wirkung. Thatchers Angriffe auf die Gewerkschaften, die Deindustrialisierung, die Neoliberalisierung der Sozialdemokratie und der Untergang des Realsozialismus machten linke Wege aus der gesellschaftlichen Misere immer schwerer denkbar. Zugleich wurde das ethnische Führungspersonal mit finanziellen und politischen Ressourcen ausgestattet. Ein neues Denken über Unterdrückungserfahrungen wurde forciert. Von nun an wurde nicht Ausbeutung, vorenthaltene Gleichheit und ökonomische Perspektivlosigkeit als Probleme definiert, sondern es wurde ein Recht auf Differenz eingefordert und angeblich fehlender Respekt vor religiösen Praktiken kritisiert. Nice guy I knew, he was grumpy one day, so his friends said they had enough, so they pushed him in some tar and they rolled him in some hay. A scumbag I knew too, he gave a flower to a girl one night, she thought that he was alright, underneath his black heart was something good inside, something good inside, something good, something good inside. Something good inside. Something good, something good, something good inside. Stripped down, cut up, left to die. He thinks that good and evil don't exist. Well, nice guy, he'll never let you slip. But find one dude on a hell-bound trip. I don't know why she cares. She says underneath his black heart there's something good, something good, something good inside. Something good, something good, something good inside. Something good, something good. Touching down in a land of Over and out. Ein neues Denken über Unterdrückungserfahrungen wurde Ende der 1970er Jahre in Großbritannien forciert. Von nun an wurde nicht Ausbeutung, vorenthaltene Gleichheit und ökonomische Perspektivlosigkeit als Problem definiert, sondern es wurde ein Recht auf Differenz eingefordert und angeblich fehlender Respekt vor religiösen Praktiken kritisiert. Unter der New Labour-Regierung ab 1997 wurde der zuvor nur lokal angewandte Multikulturalismus zur Staatsdoktrin und die Community-VertreterInnen erlangten gesamtgesellschaftlich die Definitionsmacht darüber, was die Interessen der ethnischen Minderheiten denn eigentlich seien. Damit stärkte der Staat aber oft die reaktionärsten Elemente der migrantischen Bevölkerung. Die Labour-Partei, die diese Politik forcierte, machte selbst seit den 1980er Jahren eine ideologische Umorientierung durch. Kultur, Gemeinschaft und Anerkennung sollten die nach Meinung vieler StrategInnen veraltete Klassenfrage ersetzen. Der von Margaret Thatcher verfolgte Neoliberalismus wurde auf ökonomischem Gebiet weitgehend akzeptiert. Der Gegensatz zwischen Sozialdemokratie und Konservativen wurde nun vor allem auf kulturellem Gebiet verortet. Auf den autoritären Antimigrationsdiskurs der Tories antwortete Labour mit Multikulturalismus. Dieser hatte jenem jedoch kaum etwas entgegenzusetzen. Vielmehr reproduzierte der Multikulturalismus den Antimigrationsdiskurs unter umgedrehten Vorzeichen. Der problematische Kulturbegriff wurde so auch für Linke immer selbstverständlicher, die nun anfingen, für ein Recht auf Differenz einzutreten. Kulturen seien an sich wertvoll und bedroht, hieß es jetzt, weswegen sie beständig gehegt und beschützt werden müssen. Was eine Ethnie künftig tun soll, um ihre Kultur zu erhalten, wird aus dem abgeleitet, was ihre Vorfahren taten. Abstammung wird erneut zum obersten Prinzip, wodurch der Kulturbegriff zum trojanischen Pferd rassistischer Diskurse werden konnte. Erst in den letzten Jahren fiel der Multikulturalismus in Großbritannien in Ungnade. Er wird nun für das Erstarken des islamischen Fundamentalismus verantwortlich gemacht. Dabei wird jedoch nicht die ethnisierende Strukturpolitik und das dazugehörige Denken, sondern kulturelle Diversität überhaupt zum Problem erklärt. Was nach Meinung der britischen Regierung fehle, sei Assimilation von Seiten der Migrantinnen, denen nun traditionell britische Werte abverlangt werden sollen. Damit nähert sich Großbritannien dem deutschen Modell der Leitkultur an. Auch in Deutschland werden in den vergangenen Jahrzehnten immer öfter Strategien verfolgt, die stark an den Multikulturalismus von New Labour erinnern. Unter dem Label Migranten-Selbstorganisation werden Minderheiten zur kulturellen Selbstbestimmung angespornt und AnsprechpartnerInnen bestimmt, die mit Ressourcen und politischem Einfluss ausgestattet werden. Nicht selten werden dabei säkulare, zugunsten religiös-konservativer bis fundamentalistischer Organisationen übergangen. Das Problem mit linker Identitätspolitik besteht darin, dass sie die durch den Rechtsruck beschleunigte Ethnisierung und Kulturalisierung verstärkt. Den Ideologien, die Ausschlüsse anhand von sogenannter Rasse, Nation und Religion legitimieren, eine Politik entgegenzusetzen, die für eben jene Kategorien Anerkennung und Respekt einfordert, führt unweigerlich zu deren Reproduktion. Individuelle Abstiegserfahrungen und Ängste, die mit dem anhaltenden ökonomischen Abschwung seit den 1970er Jahren zusammenhängen und mit Migration wenig bis nichts zu tun haben, werden als Verlust von Identität und Kultur interpretiert. They say Paris is dead. Lived through London and drank through Memphis. The things you live by were once just a guess. And there ain't no glory in the West. No, there ain't no glory in the West. Hard to think on your feet. Tired of begging them just to compete. Shoot to win can feel so bittersweet. But you take what you can get. Cause there ain't no glory in the West. Blazing on ahead, burning through it, coming down the bend. Nowhere left to go, going's all we know. Riding past the best, and there's still by what he knows he can't do. Gets it off his chest. Cause there ain't no glory in the West. Burning on the head, blazing through it, running blind again. Left to go, going's all we know. Riding past the best, and there's still no rest, and there's still no rest, and there's still no rest. There ain't no glory in the West. Count your blessings, they'll say. And after each midnight begins a new day. But don't place your bets on a word that they say. They'll put your life to rest. Cause there ain't no glory in the West. No, there ain't no glory in the West. There ain't no glory in the West. Rassismus ist weniger ein verinnerlichtes falsches Denken, das von einer Sprachpolizei gemaßregelt werden muss, sondern hat die strukturierende Funktion, Menschen im sozialen Raum zu verteilen und auf spezifische Positionen zu fixieren. Das heißt, Rassismus ist kein identitäres Projekt, auch wenn es Identitäten produziert. Rassismus ist eine Funktion zur ungerechten Distribution von Rechten und Reichtümern. Privilegien sind überdies oft bitter erkämpfte Rechte, die eigentlich für alle gelten sollten. Eine antirassistische Perspektive hat daher im besten Fall das Erkämpfen von Rechten für alle im Blick. Entmutigung oder Diskomfort der Mehrheitsgesellschaft führt nicht zum Empowerment der Marginalisierten. Vielmehr braucht es einen politischen Kampf, eine Intervention, die nicht dem Privilegierten das Privileg neidet, sondern es sich durch die Schaffung solidarischer Bündnisse selbst aneignet, auch gegen den Widerstand der Bevorzugten. Massimo Perinelli plädiert in seinem Text für eine migrantische Perspektive, die sowohl ein Interesse an praktischer Intervention als auch an theoretischer Reflexion hat und in der es mit Blick auf eine andere Zukunft um den Kampf für gesellschaftliche Rechte geht, statt um neoliberale, postpolitische Psychospielchen. Dies betrifft auch das auf die Vergangenheit gerichtete, innerhalb der Critical Whiteness, populäre Bild des Rucksacks voller schöner Privilegien, den Weiße mit sich herumtragen und der ihnen den Zugang zu allen möglichen Feldern, zu Ressourcen und Reichtumsströmen, zu Anerkennung, Glück und Gesundheit ermögliche. Gleichzeitig, wie Serhat Karakayal es treffend formuliert, bedeutet dieser Rucksack voller Privilegien im Weltbild von Critical Whiteness ein Rucksack voller Schulden, die zurückzuzahlen seien. Daraus entstünde eine Politik der Schuld, in der Rechte zu einem privilegierten Erbe würden, das aus der Geschichte der Sklaverei resultiere. Jede politische Form der Veränderung wird in dieser Perspektive als unverdiente und ungerechte Ermächtigung verstanden, die das Unrecht, was ihr zugrunde liegt, verschleiern will. Die Geschichte der Migration zeigt aber, dass Rassismus immer wieder überwunden werden konnte, indem Menschen Verhältnisse in einer transzendierenden Weise vorweggenommen hatten, die es noch gar nicht gab. Die eigenen aufgezwungenen Identitätsgrenzen zu überschreiten, wie auch die Grenzen des Gegenübers, sind darin konstitutive Elemente, wenn es gilt, ein Terrain zu beschreiten, das noch inexistent ist, aber in diesen Momenten hergestellt werden kann. And you said you are a white person, correct? Well, I'm what the society calls a white person. That is, I am of European descent and I am not made to sit in the back of the bus in Georgia. I look like a white person. It seems to me that that's, no one is born white. People are made white by the society they live in. If I had been in Europe, I'd have been known as Polish or Russian or German or Irish or something like that, and I would not have been thought of as white. It's only because of the situation, the importance that this society attaches to color, that I become white. It's not a choice that I didn't choose to be. I was just born like anybody else without any say in how I was going to be put into the society. So that's a short answer, a long answer to a short question. Just to be clear, but you said you are a white person? No, I didn't say I am a white person. I said I am what this society calls a white person. Okay. Do you classify as a white person when you fill out forms? I try not to. I do my best. I do not like to put down on those forms anything about race. I go along with James Baldwin. White is an invented identity. White is a social identity. I don't mind telling people what I look like. I'm 6 feet tall, olive complexion, Mediterranean, brown hair, hazel eyes. That's how I look. Not as much hair as I used to have. Gray, more gray than brown now. But no, I don't like to think of myself as a white person. They're outside of a social context. There are no white persons or black persons. There are obviously people who look different, and I'm certainly on the fairer side of the human spectrum so far as color is concerned. But white and black are social designations. Aber wollen die Vertreterinnen von Critical Whiteness wirklich eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse? In den zentralen Texten findet man eine Antwort darauf. Kimberly Crenshaw, eine prominente Vertreterin dieser Theoreme, lehnt eine Überwindung der rassistischen Spaltung explizit ab, weil darin die Identitätspositionen wieder unsichtbar gemacht werden würden. Vielmehr geht es ihr lediglich um eine Vervielfältigung von Identitäten, nicht aber um ihre Aufhebung. Hier wird deutlich, Warum der Angriff der mit Critical Whiteness-Ideen ausgestatteten Universitätsschülerinnen genau an jener Stelle stattfindet, wo es um die Aufhebung von Herrschaftsverhältnissen geht, wo etwas anderes gelingen soll als die alte Scheiße. Stattdessen wird eine spiegelbildliche Verdoppelung der Herrschaftsverhältnisse betrieben, die über schematische Abkreuzpositionierungen auf der Bourdieu'schen Gesellschaftskarte festgeschrieben werden. Weiße Cis-Mittelklasse-Männer versus schwarze trans-subalterne Frauen und dazwischen alle fein säuberlich sortierten Schubladen. Darin wird verleugnet, dass Menschen in ihren Identitäten nie identisch sind und genau aus diesen Widersprüchen heraus fähig werden, sich zu emanzipieren. Man kann versuchen, diese Abweichungen zwischen den einzelnen Menschen und ihren gesellschaftlichen Verortungen zu negieren. Oder man kann die Momente, die Identitäten zu überschreiten vermögen, als mögliche Ansatzpunkte der Aufsprengung der schlechten Verhältnisse suchen. Diese Entscheidung ist grundsätzlicher Natur. Wehe dem Mann, der nicht so richtig männlich ist. Wehe dem Weißen, der keiner mehr sein will. Wehe der Frau, die keinen Bock hat, immer auf diese Rolle festgeklopft zu werden. Wehe dem gelungenen Bündnis von Deutschen und Nichtdeutschen. Ihnen allen wird vorgeworfen, ihre Position zu verschleiern und darüber unsichtbare Herrschaftsverhältnisse zu ermöglichen. Es geht aber nicht immer nur um perfide Verschleierung von Machtverhältnissen, sondern eben auch um Veränderung dieser Verhältnisse. Um die Schaffung von heterotopischen Orten, an denen bestimmte Regeln, vielleicht auch nur temporär, nicht gelten. Diese Orte brauchen wir, denn dort gewinnen wir ein Bild von etwas, für das es sich lohnt zu kämpfen. Dass es solche Orte nicht geben kann und nicht geben darf, in der Meinung vieler Critical Whiteness-AktivistInnen, dass im Gegenteil Räume von einer selbsternannten Avantgarde permanent kontrolliert werden müssen, ist dystopisch, traurig, hoffnungslos und vor allem bedrohlich. Denn diese Konsequenz bedeutet Harmonie durch Repression für alle. In letztlicher Konsequenz wäre das eine faschistische Fantasie. Das ist so ein blöde, hassig. Habe ich vorhin schon ein paar Mal gehabt.